Wer hat uns zur Kirche Jesu Christi berufen oder geladen? Wir sind durch eine besondere Gnade Gottes zur Kirche Jesu Christi berufen worden, damit wir ihm durch das Licht des Glaubens und durch die Beobachtung des göttlichen Gesetzes die schuldige Verehrung erweisen und zum ewigen Leben gelangen. Ich bitte in Gemeinde im Gesangbuch von der Erzdiözese Wien, haben wir das Lied Festformen Taufbund immer stehen, Nummer 87, und da heißt es, Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnade zur wahren Kirche berufen hat. Und dann ein Gotteslob, gleich von Anfang an, ist dann sich das schon geändert. Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnade in seine Kirche berufen hat. Was man richtig verstehen kann, ist wahrscheinlich früher auch gegeben, diese Version, aber gegenüber der vom der betenden Gemeinde ist ein Abstieg. Da hätte man lieber das präzisere, das vollständigere, klarere gewählt, wenn man gewollt hätte, was man nicht gewollt hat, beim Konzil, mit dem neuen Einheitsgesang und Gebetbuch, das auch für Protestanten geeignet ist. Ja. Es gibt nur eine wahre Kirche. Natürlich ist die von Jesus Christus gestiftet, aber berühmte Lehre vom Vatikan und II, subsistit in, dass das ist, ersetzt, ablöst, ist eben das genau in diesem Sinne verändert und aufgeweicht. Jesus Christus hat eine Kirche berufen, gegründet, die ganze Wahrheit hat, aber daneben gibt es andere Kirchen, die Anglikaner, die Protestanten, die Orthodoxen und was weiß ich noch alles, dann am Schluss auch noch alle anderen Religionen, die auch teilweise die Wahrheit beinhalten, die auch der polnische Papst dann ausdrücklich lehrt mit vielen anderen Theologen, die das Zweite Vatikan wirklich verstanden haben, Wege des Heiles sind, in denen auch der Heilige Geist angeblich wirkt. Im Gegensatz zum Psalm 95, den Heilige Paulus auch zitiert, dass alle Götter der Heiden Dämonen sind, dass die falschen Religionen, alle Religionen neben der einen wahren Kirche, der Religion, ja, Götzendienst sind, objektiv gesehen wenigstens. Als die meisten, die drin sind, in diesen Kirchen es nicht verstehen, es nicht wahrhaben und nicht wahrhaben wollen. Jedenfalls gibt es da keinen Weg dran vorbei. Wir sind durch eine besondere Gnade Gottes zur Kirche Jesu Christi, zur einzig wahren Kirche also, berufen worden, zur einzigen Arche des Heiles. Worin besteht dann diese Berufung? Dass wir durch das Licht des Glaubens und durch die Beobachtung des göttlichen Gesetzes Gott die schuldige Ehre erweisen und zum ewigen Leben gelangen. Gemeingut, das Gemeinwohl, das gemeinsame Ziel der Kirche, die Verehrung Gottes und das Heil der Menschenseelen. Ja. Weil die Hunde und Katzen ja doch keine Seele haben, wenn sie inzwischen Friedhöfe haben, die im Gegensatz zu den Menschen nicht verbrannt werden. Eigenartigerweise. Wenn ihr mal gehört, brauchen wir Hunde und Katzen, Krematorium. Können sich gleich werden. Ja, ist alles ein bisschen komisch. Also, durch das Licht des Glaubens, das ist das Erste, ohne Glauben geht gar nichts, das ist ein Problem vom Papst, angeblichen Papst oder wirklichen Papst, der dann öffentliche Häresien vertritt, wer ihm dann zu erkennen gibt, dass er den Glauben, den wahren Glauben, nicht mehr besitzt, nicht mehr, beziehungsweise nicht mehr bekennt. Und dann ist halt vorbei mit der Kirche, also für ihn ist vorbei, gehört nicht mehr zur Kirche, zur Seele der Kirche. Er ist Getaufter, hat eine gewisse Verbindung mit der Kirche, noch das Merkmal des Getauften, aber es ist dann auch schon alles. Durch das Licht des Glaubens und dadurch, dass wir das göttliche Gesetz, mit allem, was es beinhaltet, auch die kirchlichen Gesetze, beobachten, dadurch Gott die schuldige Verehrung erweisen und so unsere Seele retten. Jeder Einzelne seine Seele rettet. Ehre Gottes und das Heil der Seelen. Kirchenrecht heißt dann, das höchste Gesetz ist das Heil der Seelen, weil das übergeordnete Gesetz der Gottesverehrung, das ist natürlich, steht über allem, aber nicht Gegenstand des Kirchenrechts. Deswegen ist das kein Widerspruch. Das steht ja, das heißt, das höchste Gesetz des Kirchenrechts, das eigentliche Gesetz der Kirche, ist das Heil der Seelen. Besteht kein Gegensatz hier, kein Widerspruch.